Prinzip ist er immer vorne weg. Er ist umtrinken und er ist ein Partyschreck. Wenn irgendwo was abgeht, riecht er Lunte. Und taucht er auf, dann geht die gute Laune vor die Hunde. Hau, hau, hau! Oh, oh. Wer hat ihn bloß eingeladen? Ei. Einfach nicht mehr zu ertragen. Oh, oh. Wer hat ihn bloß eingeladen? Ei. Einfach nicht mehr zu ertragen. Er hat wie immer seinen Hofstaat im Geleit. Das stärkt sein Selbstvertrauen und gibt ihm Sicherheit. Obwohl er weiß, man will ihn hier nicht haben, wird er nicht gehen, denn er muss ja nicht bezahlen. Hau, hau, hau! Oh, oh. Wer hat ihn bloß eingeladen? Ah, hi. Einfach nicht mehr zu ertragen. Oh, oh. Wer hat ihn bloß eingeladen? Ah, hi. Einfach nicht mehr zu ertragen. Ich halt's nicht aus, ich glaub, ich geh nach Haus. Party Schreck tauchte auf einer Fete auf, legte den Stimmung weg. Party Schreck, Party Schreck, die Dinge nehmen ihren Lauf, selbst ein Rivalinfekt wäre nicht so ein Party Schreck. Wie kommt dieser Typ hierher? Er läuft hier rum, als ob es selbstverständlich wäre. Der Grund dafür, dass er so ungeniert frisst, ist er, dass sein Ruf ja ich unruiniert ist. Ich halt's nicht aus, ich glaub, ich geh nach Haus. Aus, Haus, aus. Party Schreck tauchte auf einer Fete auf, legte die Stimmung weg. Party Schreck, Party Schreck, die Dinge nehmen ihren Lauf, selbst ein Gefahreninfekt wird nicht zum Party Schreck. Party Schreck taucht er auf einer Fete auf, schlägt er die Stimmung leck. Utschkaka, utschkaka. Party Schreck, die Dinge nehmen ihren Lauf, selbst ein Gefahreninfekt wird nicht zum Party Schreck. Now listen to me, baby. Der Kerl betritt den Raum und dann, man glaubt es kaum, verschwinden alle Gäste. Der Typ ist echt das Letzte. Ein Versteck, zeig mir ein Versteck. Ich will weg, will hier weg. Ein Versteck, zeig mir ein Versteck. Ich will weg.